Ein weiser Mann hat mal gesagt, dass man 11 Freunde sein muss. Heute sind wir nur zu viert. Trotzdem einen schönen guten Abend. Und ich begrüße den Micha. Hallo, schönen guten Abend. Dann den Koba. Guten Abend. Und den Michi. Ein Gruß an die Runde. Und was habt ihr denn noch so auf den Herzen heute? Ja, du hast ja offensichtlich nur Fußball gespielt. Oh, au contraire, Mademoiselle. Ich habe noch ein anderes Spiel gespielt, dessen Namen aber eigentlich, glaube ich, gar nicht nennen darf, so offen hier bei uns. Aber seitdem ich dieses Spiel gespielt habe, geht mir ein Lied nicht mehr aus dem Kopf. Und das Lied geht ungefähr so. Mortal Kombat! Du sprichst natürlich von der dicht indizierten Gameboy- oder Mega Drive-Fassung. Nein, ich habe so einen aktuellen Ableger von einem gewissen Spiel gespielt. Micha kann das bezeugen, ja. Auch wenn er mit mir ziemlich den Boden dabei aufgewischt hat. Er ist im Erdboden versunken, als er seinen Meister gefunden hat. Ja, aber ich muss sagen, er kannte halt noch Moves von früher. Ich war ja totaler Frischling bei dem Spiel. Hatte das vorher noch nie angezockt, aber ich bin... Ja, Toto, was für Gefühle hat das denn jetzt in dir ausgelöst? Array! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen, und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Es ist flüssig, hat 60 Bilder pro Sekunde, es macht derbe Spaß. Ich bin überrascht. Also ich hatte vorher mal Street Fighter 4 angespielt, weil das habe ich früher auf dem Super Nintendo auch sehr gerne gezockt. Das war für mich totaler Murks, also da kam ich überhaupt nicht mit klar. Mortal Kombat ist sehr einstiegsfreundlich, hat aber auch trotzdem halt noch für die Kenner einiges Speed. Hat einen langen Story-Modus, der zwar eine cheesy Story hat wie sonst was. Warum liegt denn da Stroh rum? Keine Ahnung, lass uns kämpfen! Ja, so ungefähr. Also, hey, du hast was gegen die gesagt, oh, das geht so nicht, komm, lass uns kämpfen. So das. Cool. Ich habe jetzt schon so ein bisschen anklingen gehört, dass dem Spiel ziemlich schnell die Luft ausgeht. Kann ich eigentlich nicht unterschreiben. Also das hat, wie gesagt, die Story geht ein paar Stunden lang. Dann hat man halt immer noch solche Ladderfights, die halt an die frühere Arcade erinnern. Tag-Team-Ladderfights halt, dass man immer 2 gegen 2 spielt. Man hat gewisse Spielchen aus den Vorgängern auch wieder übernommen, zum Beispiel irgendwas zerschlagen halt oder solche Glücksspielautomatenkämpfe, wo halt ausgelost wird, gegen wen man kämpft oder kann. Und anschließend prügelt man sich mit den Automaten oder wie darf ich mir das vorstellen? Zum Beispiel seine. Okay, die haben doch nur einen Arm. Erstmal werden halt so dein Gegner ganz normal ausgelost und dann halt irgendwie sowas Spezielles. Zum Beispiel, dass man über Kopf kämpft, ohne Köpfe kämpft oder so. Dann gibt es ja auch noch einen gewissen Turm der Herausforderungen, wo man 300 Herausforderungen halt erstmal bestehen muss. Also ich finde, das hat schon langes Spielpotenzial. Und darin eingerechnet ist ja noch nicht mal halt den Online-Modus oder so. Und durch den Spectator-Mode, den man da halt dabei hat, ist es halt selbst für den Zuschauer ganz interessant. Nicht so wie bei Marvel vs. Capcom, glaube ich, war das so. Da hat man halt nur so 2 Kärtchen gesehen, die dann gegeneinander gekämpft haben. Aber vom eigentlichen Kampf hat man gar nichts gesehen. Und da ist halt alles. Man sieht halt wirklich alles. Und Spectator Mode heißt jetzt, ich logge in eure Perspektive ein und sehe dann euren Fight, also so online oder wie? Es gibt halt dieses King of the Hill, diesen Modus. Mhm. Halt wie ein WM-Raster oder so, dass man halt so gegeneinander kämpft und eine Runde weiter zu kommen, und da gibt es halt diesen Spectator-Mode, und während andere halt kämpfen, guckt man halt dabei zu, sowas. Und also Mortal Kombat ist zurück. Ja, basiert ja auf Mortal Kombat 1 bis 3. Ich glaube, alle Charaktere aus diesen Teilen sind auch mit dabei. Auf der PS3 gibt es dann halt auch den Kratos dabei. Hm. Man kann gewisse Kämpfe freischalten, die es halt in den alten Teilen auch gab, an bestimmten Stellen. Zum Beispiel muss man in einer bestimmten Stage hinter einem bestimmten Baum guckt dann halt so ein Kämpfer aus den alten Tagen hervor, Smoke in diesem Fall heißt er. Und wenn man dann eine Tastenkombination drückt, dann kämpft man halt gegen den. Und ist halt so ein kleines Gimmick an die alten Zeiten. Also das versprüht gewissen Retro-Charme. Es ist wieder komplett 2D, also Mhm. Die Sachen sind zwar alle 3D gerendert, also manchmal verschiebt sich so die Kamera ein bisschen, aber es bleibt halt trotzdem auf einer Ebene alles. Und ich persönlich komme mit sowas viel besser klar, als wenn es 3D ist. Ich habe früher gerne Beat'em'ups gespielt, aber als das mit 3D anfing, war das für mich irgendwie nicht mehr spielbar. Und das ist wirklich so ein alter Throwback in alte Zeiten. Und zu zweit, Micha kann es bestätigen, es ist einfach immer noch eine Liga für sich, wenn man sich dann die Fatalities um die Ohren schmeißt und so. Abgezogen habe ich ihn. Ich bin auch ganz begeistert von dem Spiel. Mir gefällt das super gut. Tod hat das mal mitgebracht, hat mich besucht und dann haben wir mal zu zweit gegeneinander gezockt und wie er sagt, ein Riesenspaß. Wenn man die älteren Teile von früher mag, die Serie hat ja in den 90ern angefangen und da gab es eine lange Zeit bis zu Trilogy, waren die ganzen Dinge alle 3D. Mit dem vierten Teil wurde das dann schon so ein bisschen in die dritte Dimension verlagert, auch wenn das eigentliche Spiel immer noch auf dieser 2D-Schiene irgendwie lief. Und für mich ist die Serie dann danach auch so ein bisschen im Bach untergegangen. Also ich fand diese 3D-Teile, die dann vorwiegend auf der PlayStation 2 rauskamen und auf dem GameCube, eigentlich alle ziemlich Grütze, bis auf den letzten, das war der einzige, der in Deutschland eine 16er Freigabe bekommen hat, nämlich Mortal Kombat vs. DC Universe. Den fand ich ziemlich witzig. Das war halt nur eben, weil DC es nicht so gerne sehen wollte, dass die eigenen Helden, die eigenen Comic-Helden dann in Fatalities und so zerstückelt werden. Johnny Cage wins. Fatality. Haben die darum gebeten, dass der Gewaltgrad ein klein wenig runtergeschraubt wird. Deswegen kam diese 16er-Freigabe zustande. Das macht das Spiel nicht unbedingt schlechter. Das ist halt immer noch ziemlich cool und macht mordsmäßig Spaß. Es ist halt einfach nur zu Mortal Kombat gehört aber auch diese total übertriebene, trashige Gewalt. Und die hat in dem Teil einfach ein bisschen gefehlt. Und jetzt der neue Teil, großartig. Ich bin jetzt gerade dabei, einen Kämpfer halt für mich halt herauszufinden, den ich das ein bisschen besser studiere mit seinen Special Moves und so. Und das allein macht schon Spaß. Und dann gibt's auch noch so viel Content halt da drin. Man kriegt halt pro gewonnenen Kampf halt so Coins mit K geschrieben, weil bei Mortal Kombat ist alles mit K geschrieben. Cool. Character. Yeah. Korrekt. Und da kann man das halt in so einem gewissen Krypta, nennen die das, auch mit K, halt eintauschen gegen weitere Special Moves zum Beispiel oder Alternativkostüme oder solche Gimmicks halt. Selbst das macht schon Spaß halt dadurch, durch diese Krypta zu schweben und die verschiedenen Sachen halt rauszusuchen und einzutauschen. Man weiß halt nie genau, was man kriegt. Und da sitze ich manchmal, dass ich halt die Ladder spiele und nur ein paar Coins noch zu sammeln, um so ein paar Dinge freizuschalten. Und diese Ladder, wenn man die auch besteht, gibt es auch noch so einen kleinen Abspann halt, was mit dem, den man gespielt hat, wie die Story quasi endet oder so. Und da gibt es quasi dann 26 verschiedene Enden. Also mich fesselt es schon. Also es wird auch mich noch eine Weile lang fesseln, weil ich ja bis jetzt noch nicht mal online gespielt habe. Ja, wenn schon der Singleplayer Spaß macht. Also ich mag Singleplayer generell, finde ich eine ganz nette Fingerübung, aber so Spaß macht es eigentlich ja erst im Multiplayer. Ja, sicher. Also am witzigsten ist es natürlich zu zweit vor der Konsole zu hocken und das ist natürlich immer noch, sag ich mal, die Urzusammensetzung eines guten Beat'em'ups, dass es zu zweit vor der Konsole Spaß macht. Ja, da muss ich Toto beipflichten. Ich finde auch, dass die neueren 3D-Prügler, die machen halt eigentlich am allermeisten Spaß, wenn du gegen Freunde spielst oder gegen menschliche Mitspieler, gegen den Computer. Mit mir persönlich das eigentlich immer sehr schnell langweilig. Das ist ganz nett, wenn man zwischendurch das Spiel mal ausprobieren will, aber so Prügelspiele machen eigentlich nur Spaß, wenn man auch einen Kontrahenten hat, der dann direkt neben dir sitzt und sich über jeden Schlag, den er in die Fresse bekommt, dann auch irgendwie ärgert. Ja, sicher. Also das gehört für mich dazu. Dass the next best thing to actual Street Fighting. Da ist Mortal Kombat für mich ein neuer Stern am Himmel des Beat'em'ups. Ich habe jahrelang dieses Genre den Rücken gekehrt gehabt, weil das teilweise bei Street Fighter 4 war mir dann vielleicht auch teilweise schon ein bisschen, wurde mir das immer zu viel mit den verschiedenen Leisten, die man hat, diese Kombos, diese Ultra, was weiß ich, Kombos mit 126 Hits und so. So ähnliche gibt es natürlich auch in Mortal Kombat, aber auch als Anfänger kann ich da eigentlich ganz gut austeilen und halt, dass man da nicht sich seine Finger ausdenken muss oder so, um da einen guten Move hinzukriegen. Ich überlege gerade, was war eigentlich das letzte Beat'em'up, was ich gespielt habe. Das müsste eigentlich wirklich Soul Calibur 4 gewesen sein. Hm. Ja. Kam das nicht irgendwie zu Anfang der Xbox 360 Ära raus? Ja, das ist Anfang schon uralt. Nicht, also da war, das war doch hier mit Yoda bzw. Vader. Genau, genau. Das war, ja, das soll auch bei 3D-Prüglern eigentlich auch noch so mit das Beste sein. Also ich spiele Prügelspiele ja generell sehr gern und ich finde Soul Calibur eigentlich persönlich auch eins der besten 3D-Sachen. Und das kriegt einen ganz guten Spagat zwischen Fingerfertigkeit, Akrobatik hin, also dass man viele Kombos ausführen kann und den Kämpfer erlernen kann, aber man kann es auch ganz gut mit Leuten spielen, die dieses Spiel noch nie in die Hand genommen haben. Denn es ist eigentlich relativ einsteigerfreundlich. Das heißt, so die Basis-Moves und die Grundbewegung kriegt man eigentlich noch ganz gut hin im Vergleich zu anderen Prüglern. Das geht eigentlich ganz gut. Also es eignet sich ganz gut, um es mal einzulegen, wenn man Freunde da hat und mal eben eine Runde zocken möchte. Also es ist einfach zu spielen, aber schwer zu meistern. Ansonsten, Prügelspiele gibt es ja eigentlich mittlerweile schon recht viel. Also zwischenzeitlich war das Genre eigentlich ein bisschen tot, aber jetzt sind so Sachen wie... Wirklich? Ja, weiß ja, ja, ja. Nicht. Also ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen stagniert hat, aber jetzt sind so viele schöne Sachen in letzter Zeit rausgekommen. Ich fand BlazBlue, die beiden Spiele, total super. Ich denke, Leute, die es gespielt haben und die gerne Prügler spielen, die werden mir beipflichten. Das ist auf jeden Fall eins der besten Prügler, die so in letzter Zeit rausgekommen sind. Also nicht unbedingt von Art Design, das ist natürlich stark Geschmackssache, weil Anime-Stil und so, aber das Spiel ist so geil komplex und man kann sich stundenlang damit beschäftigen. Und es gibt viele kleinere halt auch. Also es gibt Tournament of Legends kam zum Beispiel jetzt irgendwann mal raus, ich glaube letztes Jahr, das war so ein Spiel von High Voltage, die haben eigentlich The Conduit für Wii gemacht, das war so eine Art Soul Calibur Rip-Off. Von Rip-Offs gibt es ein paar andere halt auch. Es gibt so natürlich die Fortsetzungen wie Tekken oder Street Fighter 4. Es gibt Marvel vs. Capcom. Dann gibt es natürlich noch die Prügelspiele, die so mehr in die Sportrichtung gehen. Also Fight Night oder UFC und so. Und Wrestling-Spiele ohne Ende. Ich finde schon, dass das Genre eigentlich ganz schön gewachsen ist. Ich hatte beim Generationswechsel der Konsolen so ein bisschen den Eindruck, dass das Genre so langsam aushinkt. Und dann kamen aber alle auf einmal raus. Ja, aber es ist ja auch, wenn ich mal so denke, muss ja auch ein relativ teures Genre sein. Motion Capturing, 60 Frames pro Sekunde Pflicht. Das ist sicherlich nicht so einfach auf die Beine zu stellen. Ja, dann ein paar Lizenzen noch für solche Sportspiele wie UFC etc. Wobei diese Sportprügelspiele spiele ich eigentlich nicht so gerne. Ich selbst habe keins davon im Regal, weil die sind mir ein bisschen zu steif. Ich mag das lieber, wenn es wirklich so ist wie bei Soul Calibur, wenn die Figuren sich völlig elegant durch die Gegend schwingen, was natürlich total unrealistisch ist, aber ich finde, das macht für ein Spiel einfach mehr Spaß. Koba, hast du auch Prügelspiele gezockt, so oder eher weniger? Oh, schon seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, das letzte Prügelspiel, was ich gespielt habe, war Tekken Tag Tournament auf der PlayStation. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ich hatte zwischendurch auch noch Dead or Alive 3 für die Xbox, aber das war irgendwie, ging so. Also das war ja auf der alten Xbox noch mit diesem riesigen Controller. Da waren die Buttons irgendwie nicht so richtig drucksensitiv, aber fand ich immer. Da war die Physik-Engine sehr gut bei dem Spiel. Ja, aber die hatten so ein paar nette Einfälle, zum Beispiel halt, dass du irgendwie am Rande der Stage in so einem Dojo stehst und dann kickst du deinen Gegner da aus der Stage raus und dann fliegt der erstmal einen halben Kilometer einen Berg runter und sowas. Ja, den vierten Teil habe ich gespielt von Dead or Alive, der dann halt auch am Anfang der Xbox 360 rauskam. Also es ist ein Spiel, das kannst du, das ist so ein klassisches, spielt sich einfach, kapiert jeder nach 10 Minuten und irgendwann merkst du, dass das ganze System doch nicht so komplex ist, wie es gerne ist. Ja, aber es ist halt einfach, wie jetzt, wo Kova das nochmal sagte, das ist einfach irrsinnig cool, halt wirklich jemanden über 2-3 Levelabschnitte zu prügeln. Ach. Ja, aber seien wir doch mal ganz ehrlich und sprechen es aus. Das Spiel wird doch hauptsächlich aufgrund seines Titelfaktors verkauft, oder nicht? Ist so, ja. Dead or Alive. Natürlich hat man danach noch die Dingensimulation rausgebracht. Wie hieß das nochmal? Beach Volleyball? Natürlich verkauft sich das hauptsächlich über Brüste. Also das erste habe ich doch recht lange gespielt, weil ein Kollege das auf der Xbox hatte. Das war einfach ein witziges Partyspiel. Mein Kollege auf der Da ich keine originale Xbox besitze, kann mir niemand vorwerfen, dieses Spiel zu besitzen. Ich habe natürlich nur zugeguckt. Nein, ich wurde gefesselt und man hat gezwungen. Aber nochmal, um auf Mortal Kombat zurückzukommen. ich habe mir extra dafür dieses neue Gamepad geholt für die Xbox. Dieses silberne Teil. Ja, ich hatte noch einen 50-Euro-Gutschein irgendwo. Und habe mir extra halt diese Limited Edition, wo man halt diesen, ja, bei dem D-Pad, das kann man so drehen und da hat man entweder halt diese normale Scheibe, wie man es beim Xbox-Pad kennt, oder halt ein etwas hervorstehendes Kreuz. Hatte mir ja ein bisschen erhofft, dass es dadurch die ein bisschen oder leichter wird halt alles, aber es liegt halt alles irgendwie trotzdem noch auf einer Achse. Also das, die Funktionalität ist gleich, bloß dass er ein bisschen das Kreuz weiter hervorhebt. Ein bisschen hilft es vielleicht, aber ich muss sagen, ich bin dann doch eher ein bisschen enttäuscht davon von dem Pad. Denn Sticks sind das nicht so vier einzelne Anti-Rutschnoppen, sondern ein kompletter Kreis, der halt erhoben ist. Das ist vielleicht noch ein bisschen besser als wie bei einem normalen Pad. Aber ich weiß einfach nicht, warum Microsoft das nicht hinkriegt, da so ein geiles D-Pad hinzulegen, so wie es bei PlayStation der Fall ist. Weil da, muss ich sagen, sind die Moves dann teilweise doch ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise macht das Pad dann manchmal doch mehr, was das Pad will und nicht, was du willst. Wahrscheinlich ist es der gleiche Grund, weshalb sie auch niemals ein Blu-ray-Laufwerk in einer Konsole haben werden. Die anderen haben es zuerst gemacht und es jetzt zu tun würde heißen, einzugestehen, man hat einen Fehler gemacht. Ist es nicht sogar so, dass Nintendo sich dieses wirklich plusmäßige Zeichen eingetragen lassen hat? Genau, du meinst, damit Sony das nicht mehr auf seinem PlayStation? Ja, genau. Okay. Damit die das nicht auch kopieren können und halt, ich denke mir schon, dass dann Microsoft auch nicht den Weg gehen will wie Sony, dass es dann wirklich vier einzelne Knöpfe sind, die dann kreuzmäßig angeordnet sind. Ja, aber es müssen ja auch nicht vier einzelne Knöpfe sein. Ich meine, das ist nur ein Nintendo-Pad, das hatte ja auch nicht vier einzelne Knöpfe und das war ideal für Prügelspiele. Was ihr wirklich braucht, sind diese Arcade-Sticks. Also richtig diese dicken Dinger, wo du so ein, für die eine Faust den Joystick hast und in der anderen, für die andere Hand diese 6, 7, 8 Knöpfe oder 12 Knöpfe, keine Ahnung. In der anderen Faust sind die ganzen Taler, die du reinwerfen musst. Genau. In der dritten Faust sind immer schon die Zähne des Opponenten. Aber du meinst den Arcade-Stick, ne? Den genau. Haben wir hier für die Dreamcast. Das ist ein geiles Teil. Naja, aber das ist vielleicht noch so eine kleine Randnotiz, damit man auch mal ein bisschen was anderes bespricht als Spiele. Hardware! Bevor wir die Leute hier anfangen zu langweilen mit unserer Mortal Kombat-Ausführung, machen wir mal einen Cut und ich schicke euch in die Pause, in die, was heißt das, in die Ecke, wo heißt das, wenn man beim Boxen? Was sagt Tschüss? Whatever. Tschüss. Tschüss.